Wir sandten ja gegen sie einen Sturm von Steinchen, außer den Angehörigen Lutz. Wir erretteten sie im letzten Teil der Nacht.